der Steffen, und unten auch nochmal vielen Dank. Okay, nochmal. 12. Vorstandssitzung des 11. Bundesvorstandes am 9. Februar 2017, 21 Uhr 6 geht's los. Versammlungsleitung mache ich, Carsten. Protokoll schreibt der Steffen. Anwesend sind im Moment der Patrick Schiffer, der Carsten Sabosch, der Lothar Kraus, der Scarnet und der Christos. Entschuldigt sind Alexander und Thomas. Du kannst meinen Nachnamen ruhig auch nennen. Das habe ich. Der Zeit habe ich noch nicht genug getrunken. Cingolitic. Ich krieg was von dir. Ja. Nein, Cingolitic heißt das richtig, oder? Ja, ich bin begeistert. Ja, so lasse ich mich doch nicht fangen, das weißt du doch. Ich darf aber feststellen, dass wir damit beschlussfähig sind. Top 1, Genehmigung des letzten Protokolls. Den Link findet ihr in der Zeile 29, zumindest bei mir. Ich hoffe bei euch auch. Wenn ihr dafür seid, tragt euch bitte in der Zeile 32 dafür ein oder entsprechend eurer Meinung bitte. Ich bin dafür, bitte eintragen, danke. Damit ist das Protokoll der letzten Sitzung angenommen. Dankeschön. Top 2, Termin der nächsten Sitzung wäre der 23. Februar 2017, auch wieder 21 Uhr hier im NRW-Mumble. Die Sitzung gilt damit als eingeladen. Top 3, Bericht des Vorstands. Wir starten mit Paki. Noch an der Luft, bitteschön. Ja, wie ihr alle mitbekommen habt, haben wir einen neuen Pressesprecher. Das war auch hauptsächlich meine Aufgabe in den letzten anderthalb Wochen. Ich hatte also innerhalb von 7 Tagen 6 Bewerbungsgespräche von qualitativ sehr hochwertigen Bewertungen. Also ich habe es auch nicht leicht gemacht. Allen Gerüchten zum Trotz, dass ich mich im Vorhinein irgendwie auf irgendeinen Kandidaten festgelegt habe, kann ich nur sagen, das stimmt nicht. Die Person, von der ich erwartet hatte, dass sie sich bewirbt, hat sich nicht beworben. Dafür bin ich mit dieser Person aber in Gesprächen für einen sogenannten Think Tank im Bereich Netzpolitik. Und das ist gerade sehr interessant, aber ich kann es einfach noch nicht öffentlich machen, weil wir gerade noch an Mitstreitern suchen. Letztendlich habe ich mich für den Pascal Hesse entschieden, der meiner Meinung nach, und das habe ich auch mit meinen Kollegen auch schon nochmal durchgesprochen, die höchste Vernetzung auf Bundesebene hat und auch die größte Erfahrung. Einfach mal am Rande, es haben sich die anderen 5 haben sich beworben, davon waren 3 Leute aus dem Piratenumfeld, 2 Leute, die piratenaffin waren. Auch Pascal ist piratenaffin, der hat uns lange begleitet. Also alles Leute, die unsere Ziele und unsere Ideen für sehr durchsetzungsfähig und auch interessant und wichtig halten. Ihr könnt euch vorstellen, dass das sehr intensiv für mich war. Dementsprechend hat die ganze Geschichte, was jetzt die Präsentation um den Bundespräsidentschaftskandidaten angeht, ein wenig zu Problemen geführt. Das gebe ich offen zu. Auch das gehört zu meinem Tätigkeitsbericht, dass ich da weder mit meinen Kollegen noch mit Landesvorständen kommuniziert habe. Und an der Stelle möchte ich mich auch öffentlich ganz in aller Form entschuldigen, dass das zu Irritationen geführt hat. Ich war jetzt auch in der letzten Zeit mit einigen, die das extrem genervt hat, in Kontakt und habe versucht, da die Wogen zu retten. Ich versuche auch irgendwie im Anschluss an die Vorstandssitzung noch ein paar Fragen zu beantworten. Ich bin auch mit den Landesvorständen im Gespräch, dass wir nächste Woche nach der Bundesversammlung ein Gespräch suchen zur Manöverkritik, was da schiefgelaufen ist. Das hat unterschiedlichste Gründe, die ich jetzt nicht näher erläutern kann und will, weil es einfach zu weit führen würde. Ich kann auch die Reaktion in der Polgef-Sitzung vom Dienstag nachvollziehen, auch was meine Kollegen angeht. Ich habe mir die Aufnahmen angehört, auch Carsten, Christos, die ihr ja da wart. Entschuldigung. Es tut mir leid, ich habe da verkackt. Also ich habe da wirklich euch nicht mitgenommen. Aber ich werde versuchen, das irgendwie wieder gerade zu biegen und euch das zu erklären. Und jetzt mal zum Positiven. Die heutige Pressekonferenz mit Martin Sonneborn und dem Kandidaten war megamäßig besucht. Also es waren ca. 25 bis 30 Journalisten da. Ich hatte ein Gespräch mit der Heute-Show. Es sieht so aus, dass wir morgen wahrscheinlich einen kleinen Beitrag haben in der Heute-Show und dass es mehr Aufmerksamkeit in Pressesachen überhaupt, die wir bisher hatten. Ja, ich lasse mir den Vorwurf auch gefallen, dass es schwer zu vermitteln ist, mit einer sogenannten Spaßpartei eine Kooperation einzugehen, aber meiner Meinung nach war das Thema Steinmeier als Bundespräsident kein Spaß mehr und ich glaube, dass die Kooperation da mit der Partei klar gemacht hat, dass es uns nicht um Spaß ging und dass auch die Partei und auch in Person halt Martin Sonneborn klar gemacht hat, dass dieses Signal, was wir mit dieser Kandidatur letztendlich ein Signal war, zu sagen, nee, wir wollen hier keinen Spaßkandidaten, sondern es geht wirklich darum, einem Steinmeier irgendwie einen Spiegel vorzuhalten, zu sagen, nee, du hast Dreck am Stecken und wir nicht. Um jetzt nochmal auf den Tätigkeitsbericht zurückzukommen. Ich habe im Zuge der Beauftragung und der Anstellung von Pascal Hesse natürlich auch alles getan, dass er in der Partei ankommt, habe ihn mit den wichtigsten Leuten vernetzt, auf Landesebene und auf Europaebene. Er war dann irgendwie Teil der letzten Pressesitzung und ja, das hat mich aber voll ausgefüllt. Ich glaube, alles Weitere würde ich jetzt in die nächste Sprechstunde schieben und da jetzt einfach mal einen Cut machen. Danke. Ja, bis hierher. Fragen an Paki? Astrid ist am Mikrofon. Guten Abend, Astrid. Bitte? Ich habe es gerade akustisch nicht verstanden, Carsten. Ich sagte, die Astrid ist am Mikrofon. Guten Abend, Astrid. Aber sie spricht nicht. Können die Kollegen erst fragen? Aber egal, Astrid ist dran. Ach so, ja, bitte, wenn du eine Frage hast, dann signalisiere das selbstverständlich, dass du fragst. Nee, aber lass mal Astrid. Nach Astrid würde ich dann mal fragen. Ja, die scheint aber technische Schwierigkeiten zu haben, wenn ich das richtig beurteile. Christoph, bitte. Ja, Paki, ich finde das super klasse, dass du dich entschuldigst. Dafür bedanke ich mich. Es ist ja nicht das erste Mal, dass du sagst, dass du dich änderst. In den internen Sitzungen haben wir ja oft genug, glaube ich, die letzten zwei oder drei ging es genau um diese Thematik, dass du uns nicht mitnimmst. Und ich weiß momentan nicht, wie ich damit umzugehen habe. Normalerweise rede ich nicht ganz so offen hier in solchen Sitzungen. Nur als Mitverantwortlicher für die Presse hatten wir diverse Geschichten intern abgesprochen. Und von diesen Personalgeschichten ist eigentlich aus meiner Sicht nichts passiert. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich bin traurig, weil ich mich irgendwie verarscht fühle. Ich persönlich als Person Christos fühle mich verletzt und auch verarscht von dir. Du hast auf mehrmals intern Bitten von uns nichts gesagt. Gar nichts. Rein gar nichts. Du hast uns ignoriert. Und dann muss ich in diesem komischen Matterhorst oder wie dieses Tool heißt, lesen, dass du jeden anderen die Begründung lieferst, aber uns als deine Kollegen nicht. Ey, sorry, Paki. Also das ist ein Ding, das macht mich einfach traurig. Und das finde ich einfach, um ehrlich zu sein, schade, dass man so miteinander arbeitet. Danke. Paki, möchtest du darauf antworten? Ich würde gerne darauf antworten. Und meine Arbeitsweise kennst du, Christos. Das soll jetzt keine Entschuldigung sein. Und ich bin da auch bei dir. Ich versuche gerade so einen schmalen Grat zu finden. Also auf der einen Seite möchte ich uns irgendwie in der Öffentlichkeit bekannter machen und wieder zu dem hinführen, dass wir von uns reden machen. Und du weißt, dass ich die letzte Woche massiv Zeit damit verbracht habe, die Presse, also überhaupt den Pressesprecher einzuarbeiten und so weiter. Das soll jetzt auch keine Entschuldigung sein. Aber ich versuche irgendwie gerade einen Drive in diese Partei zu bringen. Und ich weiß auch, dass du da bei mir bist. Ich weiß auch, dass der Rest des Vorstands bei mir ist. Und ihr habt auch bewiesen, dass ihr mir da den Rücken frei haltet und mich nicht übermäßig angreift, wenn ich mal aus der Spur gehe und Sachen mache, die vielleicht nicht so ganz abgesprochen sind. Und das rechne ich euch hoch an. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass, und das wisst ihr alle, das im Ehrenamt mit einer kleinen Tochter, mit dem Job, mir das gerade immer noch super schwer fällt, die Balance zu finden. Ich glaube, dass wir eine Partei sind, die es zulässt, dass Menschen auch mal Schwäche zeigen. Und an der Stelle, muss ich sagen, habe ich geschwächelt. Ich habe mit die ganze Geschichte mit Sonneborn letztendlich als Vorschlag schon im Dezember zugetragen bekommen. Ich habe sehr stark mit mir, war sehr, sehr im Widerstreit mit mir. Ich habe noch gewartet, ob es nicht bessere Ideen gibt. Und dann gab es letzte Woche ein Gespräch mit Michel, der sich mit Sonneborn getroffen hatte, wo wir gesagt haben, so, wir ziehen das jetzt durch. Und da kam die Info, dass wir das irgendwann in der Woche jetzt, also Montag, Dienstag oder so, in die nächste Runde bringen und das veröffentlichen. Da gab es ein Missverständnis. Sonneborn hatte Michel Marsching gesagt, er wird einen Artikel in die Presse lancieren, wo er das Thema Bundespräsidentschaft oder Bundespräsidentschaftskandidat von uns in irgendeiner Form anspricht. Und er hat dann, ist dann aber in die Vollen gegangen. Also er hat dann in diesem Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ist er mit der vollen Story rausgegangen. Und da war ich ganz ehrlich baff, weil ich damit nicht gerechnet hatte. Ich hatte mir erhofft, dass ich zeitig noch irgendwie die Möglichkeit habe, euch alle mitzunehmen. Ich hatte mir vorgenommen, da eine Rundmail zu schreiben. Und damit war die Geschichte raus. Und ich musste dann, damit wir das Gesicht nicht verlieren und wir irgendwie noch rechtzeitig zu der Pressekonferenz heute einladen können, handeln. Und ich muss auch gestehen, dass ich das unterschätzt habe, wie hoch die Wellen schlagen. Also es gab dann eine Gruppe von Leuten in den Landesvorständen, die einen Brief aufgesetzt haben, der an mich herangetragen wurde, wo ich sagen muss, okay, fuck, Paki, hier hast du die Leute nicht mitgenommen und das ist richtig schiefgegangen. Also das kann Astrid bestätigen und auch noch einige andere, mit denen ich dann Kontakt aufgenommen habe. Und um es kurz zu fassen, mir ist halt an mir selber aufgefallen, ich versuche irgendwie diese Partei in irgendeiner Form auf vielen Ebenen zu verbessern und nehme dann aber die Leute nicht mit und das fällt mir letztendlich dann auf die Füße. Und wie soll ich das sagen? Letztendlich war der heutige Tag ein Erfolg. Also wir haben relativ viel Presse und relativ viel Öffentlichkeit. Aber versteht mich bitte nicht falsch, dass ich euch da nicht mitnehmen will und dass das irgendwie gegen euch gerichtet ist, sondern ich habe mich da einfach übernommen. Und das will ich natürlich nicht etablieren. Also das will ich nicht, dass das zum Normalfall wird, sondern ich will mich da verbessern und da bin ich, glaube ich, auch einfach auf eure Hilfe und eure Unterstützung angewiesen. Und dabei will ich es jetzt erst belassen, weil ich mich auch nicht in der Position sehe, da jetzt irgendwie eine Show abzuziehen, sondern ich glaube, dass ich da recht authentisch und ehrlich gesagt habe, was da das Problem war. Also es ist organisatorisch einiges schiefgelaufen und das nehme ich auf meine Kappe. Okay, bis hierhin erstmal, ne? Ich habe da, oder möchte mich jetzt der Frage anschließen, entschuldige ich bitte im Sprechenraum, wenn ich jetzt einfach mal meine Trumpfkarte ziehe hier oben und als nächster Frage, beziehungsweise möchte ich dir sagen, lieber Paki, ich werde diese Entschuldigung hier an dieser Stelle nicht akzeptieren und möchte dir auch ganz klar sagen, warum und auch allen anderen, die zuhören, weil ich dein Vorgehen, wie das hier gerade passiert, als falsch erachte. Aus dem einfachen Grunde, du hast intern noch überhaupt nichts kommuniziert und entschuldigst dich jetzt hier bereits öffentlich. Das glaube ich, wäre völlig falsch. So, dass ich eigentlich überhaupt noch nichts dazu sagen kann, ob ich da willen und bereit bin, entsprechend eine Entschuldigung anzunehmen. Aber gut, sie steht erstmal im Raum, akzeptieren tue ich sie im Moment nicht. Ich respektiere das aber. Möchte dir aber kurz eine Frage stellen. Und zwar habe ich dir am 6. Februar bei uns in unserem Twitter-Raum genau zu diesem Thema diese Frage gestellt, was ist eigentlich damit? Wir hatten vor 14 Tagen den Antrag mit dem mit dem eigenen Kandidaten für die Bundespräsidentschaftswahl. Und ich habe am 6. Februar bei dir dazu nachgefragt, wie denn die Sachlage ist. Und du hast mir am 6. Februar dazu geschrieben, Erklärung dazu kommt noch, bin gerade dran. Den Rest spare ich mir, das gehört hier nicht hin. Also du bist am 6. Februar dran gewesen, uns eine Erklärung zu schreiben. Mit uns gehe ich von aus, dass es sich dabei um den Bundesvorstand handelt. Diese Erklärung ist bis heute nicht da. Und du hast dann auch also klar gesagt, du möchtest uns irgendwo mitnehmen. Das scheint nicht passiert zu sein. Warum, kann ich nicht verstehen. Die Geschichte mit dem Ehrenamt einer kleinen Tochter, lieber Paki, auch ich habe ein Ehrenamt. Ich habe, wie du, einen Vollzeitjob und auch ich habe eine kleine Tochter. Auch ich muss zusehen, dass ich meine Zeit in irgendeiner Form koordiniert bekomme und mein Kram da entsprechend unterbekomme. Das passt alles nicht. Und wie Christus es sagt, ja, es ist nicht das erste Mal. Ich akzeptiere das so nicht mehr. Vielleicht magst du dich dazu auch nochmal äußern. Ja, kann ich mich gerne zu äußern. Ich muss nochmal gerade meine Worte sortieren, weil das sehr viel impliziert. Oder ich sag's mal diplomatisch. Ich glaube, dass mein Verständnis von dem Job des Einzelhaus sich ganz grundlegend von dem Job aller Arbeitsbereiche der Piratenpartei insofern unterscheidet, dass ich natürlich unter einer sehr starken Beobachtung stehe. Das heißt, ich habe auch ein unglaublich immenses Vorkommen an Kommunikation. Das heißt, ich bekomme am Tag ungefähr 70 DMs auf allen möglichen Kanälen. Das heißt, dass ich auch gewillt bin, diese zu beantworten, vor allem wenn es halt irgendwie um euch geht, um die, ja, ich sag mal, die repräsentativen Aufgaben, Journalisten, Amtsträger in der Partei, Mandatsträger in der Partei, Vernetzung und ja, wie soll ich das sagen? Ich glaube, dass mir das nicht immer möglich ist, das zu kommunizieren, was ich vorhabe, weil ich teilweise auch mit nicht wirklich sicheren Zuständen agieren muss. Also sprich, wir haben irgendwie eine Pressemitteilung in der Vorbereitung, die dann eben doch nicht rausgeht. Wir haben diverse Blogbeiträge, diverse Themen, diverse Gespräche mit Journalisten, wo eine Rückmeldung noch erforderlich ist. Und dann kommt noch dazu, dass ich beruflich gerade sehr unter Druck stehe, weil meine Firma, in der ich arbeite, geht es nicht so gut. Das soll alles keine Entschuldigung sein. Ich würde es mal so darunter fassen, dass ich sage, ich muss meine Arbeitsweise da ändern. So, ich hab euch das in der letzten Klausur auch schon gesagt, dass ich das nicht immer schaffen werde, das in Echtzeit zu kommunizieren. Und wenn wir in irgendeiner Form wieder in die Öffentlichkeit wollen, dann brauche ich diesen Rückhalt von euch, dass ihr mir da auf gewisse Weise eine freie Hand gebt. Ich glaube nicht, dass die Aktion jetzt mit Sonneborn uns in irgendeiner Form schadet. Ich glaube, dass uns das eher genutzt hat. Ich glaube auch, dass ich alles dafür tue, diese Partei wieder zu einer Größe verhelfe. Ich vertraue auch eurem Sinn dafür und eurem Verständnis dafür, dass ihr versteht, dass wir Dinge ausprobieren müssen, dass wir uns auch erneuern müssen, dass wir auch der Öffentlichkeit zeigen müssen, dass die alte Piratenpartei in der Form, wie man sie kennt, gelernt hat, dass sie sich wandelt, dass sie sich verändert. Zumindest ist das die Rückmeldung. Ja, Moment, ich bin gleich fertig. Ja. Die Rückmeldung von Journalisten, die ich bekomme und auch von NGOs, mit denen ich rede, ist, Patrick, wir haben das Gefühl, bei euch verändert sich was und ihr habt irgendwie aus den vergangenen Dingen, die bei euch sonst so Thema waren, gelernt. So. Und das würde ich gerne weiterverfolgen. Und dass mir da Fehler passieren, bitte ich zu entschuldigen. Mehr kann ich nicht tun. Also ich bekomme auch sehr positive Rückmeldung. Ja, gerne. Ich möchte dich auf diese Frage, die ich jetzt stelle, kannst du mal kurz ausmachen bei dir? Weil du bist nicht. Oh, sorry, ja, klar. Moment. Okay, die Schlange an dem Mikrofon wird länger. Ich möchte nur eine Frage stellen. Ich habe gehört, und das möchte ich dich bitten, das entsprechend zu beantworten. Ist es richtig, dass du gestern über dieses Thema mit der PM und mit dem Bundespräsidentschaftskandidaten auf Mattermost kommuniziert hast? Wenn das stimmt, dann bitte ich dich um die Beantwortung der Frage, warum hast du es da nicht geschafft, an Imbuho zu kommunizieren? Im Moment ist es so, ja, ich habe darüber auf MetaMouse kommuniziert, weil da Fragen gestellt wurden, weil es letztendlich auch das Leute aus meinem direkten Presseteam betraf, weil ich versucht habe, da Fragen zu beantworten, die letztendlich intern waren und es einfach nur darum ging, von Kandidaten, die gefragt haben, ja, was versprecht ihr euch davon? Und da habe ich darauf reagiert, das stimmt. Und ich habe ja auch in der DM-Gruppe teilweise Infos reingegeben. Aber ja, wenn du das kritisierst, dann gebe ich dir recht. Diese Zerfaserung der Kommunikation mit Mattermost und der DM-Gruppe vom WUFO, das ist nicht gut. Und ich habe auch nicht die Mail an euch, also an den WUFO geschrieben. Und da weiß ich ganz ehrlich, das war einfach auch irgendwann spät abends und da hatte ich einfach keinen Nerv mehr zu. Das gebe ich einfach auf. Das war Dienstag, dann hast du am Mittwoch auch keinen Nerv mehr dazu. So, okay, ich mache für mich jetzt hier mal einen Cut, damit die Leute am Mikro auch drankommen. Ich habe deine Antwort zur Kenntnis genommen und es hat mir einiges Klärendes gebracht. Dankeschön. Ich weiß jetzt nicht, wer wann dran war, aber ich glaube, Astrid war zuvor und ich würde sie auch gerne erst dran nehmen. Danke. Dankeschön. Astrid, bitte. Ja, können Sie mich jetzt hören? Das können wir laut und deutlich. Fabelhaft. Also Fragen sind es in dem Fall nicht. Es ist mehr ein Statement. Christos hat das auch schon gesagt, es ist jetzt schon mehrfach passiert, dass du dich hast entschuldigen müssen, Paki. Und ganz ehrlich, ich möchte einfach keine Entschuldigungen von dir mehr hören. Ich möchte, dass du einfach so arbeitest, dass du dich nicht mehr entschuldigen musst. Da wäre ich sehr dankbar für. Auf Carstens Frage hätte ein einfaches "Ich hab's vergessen" gereicht, weil das hast du. Du warst begeistert von der Idee, davon gehe ich aus. Du wolltest das mit dem Martin Sonneborn zusammen machen. Du hast eine Chance gesehen, dass wir hier Öffentlichkeit kriegen. Hast mit deiner internen Gruppe kommuniziert und hast dein Bundesvorstandsarbeitsteam schlicht vergessen. Das kann man durchaus so sagen und dafür kannst du dich dann auch entschuldigen. Und heute hätte ich vor allem anderen von dir wirklich ein Wort an die Piraten im Saarland erwartet. Die haben heute ihre Kampagne gewählt. Diese Kampagne ist wirklich klasse. Die haben sehr viel getwittert. Ich habe versucht, ihnen zu helfen und ihnen dann auch sie dabei zu unterstützen, die Öffentlichkeit zumindest auf Twitter zu kriegen, die sie für die Mühe, die sie daran investiert haben, verdient haben. Und ich wäre hier an der Stelle wirklich dankbar gewesen, wenn du von dir aus die Saarländer hier auch nochmal erwähnt hättest. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich enttäuscht und ich bin auch einigermaßen erschüttert, weil das, was hier abgelaufen ist, war einfach wirklich jenseits jeglicher Diskussion und ich bin ernsthaft hart am Rande des Rücktritts vorbeigerauscht. Dankeschön. Ich würde gerne die restlichen in der Reihenfolge rannehmen, wenn euch das recht ist. Okay, Bastian, bitte. Ja, guten Abend. Also ich, so gut Aussprachen sind, die müssen sein. Die können auch durchaus öffentlich sein. Vielleicht in einem anderen Format. Das, was hier gerade passiert, ist so der Super-GAU. Und ich glaube, man sollte jetzt das nicht zu sehr ausdehnen. Wir haben hier eine Aufzeichnung. Es hören eine Menge Leute mit. Da sind auch bestimmt ein paar Journalisten bei. Ihr müsst selber entscheiden, ob ihr das jetzt so weiterlaufen lasst oder nicht. Ich habe auch eine Meinung dazu, aber ich werde das jetzt hier nicht im Detail diskutieren. Vielleicht denkt ihr darüber nach. Dankeschön. Vielen Dank. Der faire Pirat, bitteschön. Also mein Eindruck ist jetzt auch, dass diese Rechtfertigungsorgie, die Paki jetzt hier gemacht hat, wirklich peinlich ist. Und es geht da aus meiner Sicht eindeutig um Präferenzen. Und es muss die Präferenz klar sein, dass man bei allem Stress, bei allem, was passiert, dieses erste Team des eigenen Bufo mitnimmt, durch Information, auch durch die dann sicherlich notwendigen Rückkopplungen von Fragen und Einlassungen von einzelnen Leuten. Und das ist eigentlich, denke ich mal, die Botschaft, die ganz wichtig ist, dass Paki sich diese Präferenz wirklich sozusagen auch verinnerlicht und dass sowas nicht mehr passiert. Weil das ist jetzt hier, finde ich, wirklich peinlich und zeigt eben auch, dass der Bufo, sehr gefährdet ist durch diese Dinge, und das darf einfach nicht sein, wenn das erreicht werden soll, was Paki auch erreichen will, dass wir als Piratenpartei einfach wieder nicht mehr im. Okay, auch für dich vielen, vielen Dank. Ich würde dann gerne den Schwenk in die Richtung machen. Bitte stellt Fragen, und zwar Fragen an Paki, das war seine Aussprache bzw. sein Tätigkeitsbericht, und ansonsten würde ich uns alle darauf bitten, jetzt darauf zu verzichten, das in eine Wertigkeit zu drücken. Impertinentien, bitte. Paki, gestern ist ja ein Interview mit Christos auf Frieda Online erschienen. Hast du davon im Vorfeld gewusst? Bitte mit Ja oder Nein antworten. Nein. Ich habe noch eine Frage. Paki, wusstest du vorher, dass die Verantwortliche für Frieda Online, die heißt Beate Wiemers, auch ein Portal namens Spirit of Health beschickt? Und einer ihrer Artikel heißt Autismus, die eigentlichen Ursachen und Heilungsmöglichkeiten, anderer Zika-Virus, virale Grüße aus dem Hause Rockefeller. Der letzte Artikel, den ich mir aufgeschrieben habe, ist Unfruchtbar durch Smartphone und Tablets. Wusstest du das, Paki? Ganz ehrlich, ich werde jetzt gerade nach Feuer gefragt. Paki, und, bitte mit Ja oder Nein antworten. Nein, nein. Gut, ich habe noch zwei Fragen. Paki, weißt du das, Beate Wiemers MMS propagiert? Kannst du die Frage bitte wiederholen? Weißt du, dass Beate Wiemers MMS propagiert? Nein. Wer ist Beate Wiemers und worum geht es jetzt hier konkret? Weißt du, was MMS? Weißt du, was MMS ist? Ich habe dir eine Frage gestellt. Ja. MMS? Wer ist Beate Wiemers und um was geht es hier gerade konkret? Es geht um den Tätigkeitsbericht von Paki. Hast du dazu noch eine Frage? Ja, ich möchte wissen, ob Paki über alle Vorgänge und Interviews und pressemäßigen Dinge, die im Bundesvorstand gemacht werden, und auch über Interviews, die von Bundesvorständen gegeben werden, informiert ist. Das ist die Aussprache von Paki. Dann ist nicht die Aussprache, sondern Fragen an Paki. Diese Frage, ob Paki darüber informiert ist. Paki, magst du die Frage beantworten? Ja, mag ich beantworten. Ich wusste von dem Interview von Christos nichts. Gut, danke schön. Okay, ich habe noch zwei Fragen. Der Ronny ist dran. Oh, dann bin ich schon fast überrascht. Jetzt muss ich das ja irgendwie als Frage formulieren, dann mache ich das auch. Also ich finde es tatsächlich schon sehr, sehr schön, dass ich das erste Mal, glaube ich, in meinem Leben mit Bastian übereinstimme. Ihr solltet das hier möglichst in den NÖ-Teil verschieben. Ansonsten frage ich jetzt mal Paki, wir kennen uns ja jetzt auch schon in unserer Vorstandszeit über 2 Jahre, deswegen ich habe eine E-Mail dahin geschrieben, du konntest mir rasch antworten, das fand ich alles wundervoll. Ich habe die Pressekonferenz heute mitverfolgt. Ich fand das eigentlich so alles ganz toll. Und jetzt die Frage an dich. Bist du zufrieden mit der Pressekonferenz? Ja, ich bin sehr zufrieden mit der Pressekonferenz. Das waren irgendwie, ich sag mal so, verglichen mit allen Pressekonferenzen zusammen, die ich bisher hatte, der Menge an Journalisten und Medien mehr, als ich in meiner gesamten Amtszeit als Landes- und Bundesvorsitzender vorher hatte. Ja, wundervoll. Das ist schön. Dankeschön, Ron. Impertinentia, hast du jetzt noch eine konkrete Frage, die auch in dieser Form auf den Tätigkeitsbericht oder zum Tätigkeitsbericht von Paki einen Sinn ergibt? Ja, Paki weiß, dass autistische Kinder bei einer MMS-Behandlung Einläufe mit nicht, Chlordioxidlösung auch unter Zwang erhalten, das normalerweise als Chlorbleiche bekannt ist, um ihren Autismus. Dankeschön. Paki, möchtest du noch irgendwas ergänzen zu deinem Tätigkeitsbericht? Ja, ich hätte das ganz gerne, dass die Nadine da irgendwie zu Wort kommt. Also sie hat ja wahrscheinlich irgendwas aufgeschnappt, was sie stört. Und ihr gebt ja jetzt hier in der Vorstandssitzung auch irgendwo Kritik an mich. Ja, weiter. Wenn ich da kurz unterbrechen darf, ich möchte gerne das, was Bastian vorgeschlagen hat und das, was auch von Ronny unterstützt wird, aufgreifen. Ich möchte nicht, dass das jetzt hier in die Richtung geht, wir beschädigen den. Wir können gerne unter Top 5, auch für die Nadine, wenn das Impertinentia ist, auf dieses Thema gerne nochmal zurückkommen. Ist das okay für dich? Also ich hatte in der Kommunikation mit einigen Landesvorständen, die sich sehr kritisch gegenüber meinem Vorstoß, was die Pressekonferenz heute betraf, darauf verständigt, dass wir nächste Woche einen eigenen Mumble-Termin aufsetzen, und zwar nicht öffentlich. Ich werde dazu noch einen Vorschlag machen, also dass wir einen Termin finden, wo wir in einer nicht öffentlichen Sitzung diese Thematik nochmal rekapitulieren, also dass wir auch mal so eine Medienanalyse machen, was hat das jetzt gebracht. Da stelle ich mich auch der Kritik, das habe ich auch in dem Pad, was diese Landesvorstände vorher aufgesetzt haben, habe ich thematisiert, und ich habe denen auch die Zusage gegeben. Und ich bin auch dafür, dass wir in dieser Partei, und das halte ich für einen ganz, ganz massiv wichtigen Punkt, dahin kommen, dass wir solche Themen debattieren, und zwar ergebnisoffen, und dass wir nicht auf die persönliche Schiene gehen, sondern dass wir uns fragen, was hat uns das gebracht? Also ich probiere gerade viel aus, ja, und dafür habt ihr mich gewählt. Das habe ich vorher angekündigt, und ich habe das auch meinen Kollegen angekündigt. Darüber haben wir auch in der Klausur geredet, und ich lasse mich hier auch nicht zerreißen. Ich will auch nicht, dass meine Kollegen zerrissen werden. Ich will auch nicht, dass dieser Bufo zerrissen wird. Ich will auch nicht, dass diese Partei in irgendeiner Form zerrissen wird. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir mit den bisherigen Strategien, wie auch immer die geartet die waren, und mit den bisherigen Ideen, mit denen wir nach vorne gegangen sind und auch in die Öffentlichkeit gegangen sind, nicht weiterkommen. Und ich habe die böse, die böse Aufgabe jetzt irgendwie der Überbringer der schlechten Nachricht zu sein. Also ich habe ja heute auch mit vielen Journalisten, auch von der Heute-Show und so, also wirklich Leuten, die auf Bundesebene was zu sagen haben, Multiplikatoren und so weiter, geredet, und die haben gesagt, was du dir hier gemacht hast, Paki, war geil, und mach das bitte weiter. Ich unterbreche dich ungern, aber es ist so ein bisschen auch vom Fortschritt der Zeit hier. Ich würde mich freuen auf deine Antworten, sehr gerne, aber wenn wir die in irgendeiner Form ein wenig kompakter hätten, okay? Danke. Das ist kompakt, Carsten. Das ist kompakt, und Im Moment sei mir nicht böse, aber das geht hier gerade auch so unheimlich in Richtung Monologe, und die möchte ich jetzt gerne nicht mehr. Es geht auch nicht darum, jetzt noch diese Geschichte auseinanderzunehmen, weil das ist genau das, wo die anderen mit Recht haben. Das ist hier die falsche Zeit, der falsche Ort dafür. Es geht jetzt hier um deinen Tätigkeitsbericht, den hast du abgegeben. Es gab Kritik dazu. Es sind noch zwei Fragen am Mikrofon, die ich gerne noch zulassen würde. Und dann würde ich auch gerne den anderen Kollegen des Bundesvorstandes ihre Zeit geben, dann entsprechend ihren Tätigkeitsbericht vorzutragen. Okay? Okay. Dann fasse ich es kurz. Nächste Woche Mittwoch 21 Uhr auf dem Bayern-Server, der ist nicht so ganz besucht wie der NRW-Server, treffen wir uns zu einer nicht öffentlichen Aussprache zu dem ganzen Thema, und dann können wir das Ganze nochmal weiter besprechen, und damit mache ich jetzt hier auch einen Punkt. Dankeschön. Also der Termin für die Aussprache wäre dann dort auf dem Bayern-Server, und ansonsten können sicherlich nachher auch noch Fragen in die andere Richtung unter den Top 5 gestellt werden. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob der Mick McBurns zuerst war oder Nate Thomas. Fange ich wieder oben an. Mick McBurns, bitte. Es war der Nate Thomas zuerst. Okay, Thomas, bitte. Ich bin jetzt leider ein bisschen später dazugekommen. Entschuldigt mir, falls die Frage jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen überflüssig ist. Und zwar wird es zu der Sonneborn-Aktion nochmal eine extra Aussprache geben, weil ja jetzt hier das jetzt nicht irgendwie in aller Breite irgendwie behandeln können. Und zu Paki hatte ich noch eine kleine Anmerkung. Er hatte ja gesagt, dass er irgendwie Sachverhalte ergebnisoffen irgendwie auch diskutieren möchte. Da frage ich mich dann ein bisschen, wie das Schaffen von mehr oder weniger vollendeten Tatsachen auch im Zusammenhang mit dieser Sonneborn-Aktion da dann dazu passt. Also mich würde interessieren, ob es da nochmal eine separate Aussprache zu gibt. Gibt es, hat Paki gerade gesagt. Paki, magst du den Termin nochmal verkünden, nächste Woche Mittwoch? Ja, also die Aussprache oder die Analyse der Reaktionen aus dieser ganzen Geschichte heute und der Bundesversammlung wird es natürlich in der Pressesitzung am Montag geben um 8 Uhr im NRW-Mumble. Und zu der anderen Frage kommen dann am Mittwoch drauf um 21 Uhr in den Bayern-Server und da können wir uns mal so richtig irgendwie Tacheles reden und uns darüber diskutieren und positive wie negative Sachen austauschen. Also ich bin da einfach für einen offenen Dialog und es liegt mir fern, das irgendwie zu unterdrücken. Alles klar, danke für die Antwort. Letzte Anmerkung, der Dialog dann beim nächsten Mal bitte eher vorher als nachher. Da bin ich absolut bei dir. Danke, Thomas. Mick McBurns bitte als Letzter. Ja, ich wollte auch dazu sagen, dass das musste wirklich erstmal intern klären. Das war ein bisschen hart, was jetzt passiert ist. Und die Kommunikation für den Vorstand muss viel besser werden. Ich glaube, Paki hat inzwischen alle seine Chancen verbrannt. Und das ist jetzt die wirklich, jetzt muss das funktionieren mit euch. Ihr seid wirklich ein guter Vorstand. Ich kenne viele von euch und ich kann nur sagen, wirklich, Paki, das ist jetzt wirklich die letzte Chance. Nimm das und fang an, richtig geil zu arbeiten. Jetzt haben wir einen Fehltritt, sage ich mal, intern gemacht. Das war gut in Wege, aber wir haben einen großen Schritt nach außen gemacht heute. Okay. Und das ist das Positive. Hast du noch eine konkrete Frage? Konkrete Frage war eigentlich um Paki mit den Chancen verbraten. Das sollte wirklich das letzte Chance sein jetzt. Okay, Dankeschön. Gut. Ich würde da gerne noch kurz drauf eingehen. Und ich muss dir da widersprechen, Micky. Das ist nicht meine letzte Chance. Meine Aufgabe ist, die Parteien, also die Piratenpartei, nach außen zu vertreten. Und ja, da werden mir immer wieder Fehler passieren, das nach innen auch zu kommunizieren. Aber das, was ich heute erreicht habe mit der Außenwirkung dieser Partei, hat in den letzten 3 Jahren kein anderer Vorsitzender hinbekommen. Und dagegen möchte ich mich verwehren. Ja, meine Kommunikation nach innen ist scheiße, das gebe ich offen zu. Aber mich jetzt hinzustellen und mich zu rechtfertigen und dass das eine letzte Chance ist, dagegen verwehre ich mich in aller Form. Gut, damit wären wir jetzt mit den Fragen zu Pakis Tätigkeitsbericht aber auch durch. Und ich würde dann den Christus nochmal begrüßen und mich gibt's ja auch noch. Ab ins Pad. So, bei mir ist nicht ganz so viel wie bei Paki. Ich war beim Neujahrsempfang in Kassel. Ich habe mich wie immer um die Tickets gekümmert und war am letzten Dienstag in der Folge Mumble-Runde. Fragen an mich? Ja, ich würde gerne wissen von dir, wie dein Eindruck in der Polgef-Runde war. Ich habe mir die Aufnahme angehört. Ich weiß, ich bin da mit Schuld dran, dass ihr da über mich geredet habt. Aber ich würde dich gerne bitten, mal ein Statement dazu abzulassen, warum du dich da über mich äußerst, was passiert ist und warum du genau das, was du mir vorwirfst, letztendlich dann da in der Sitzung gemacht hast. Also, dass du dann sagst irgendwie, ja, ich wusste dann von nichts, das hatten wir eigentlich irgendwie gesagt, dass wir das nicht mehr machen. So. Entschuldigung, was machen wir nicht mehr? Naja, dass wir uns in der Öffentlichkeit dann irgendwie mit einer Aufnahme hinstellen und sagen, ja, ich wusste von nichts und uns was da wieder zerreißen. Was erwartest du von mir, dass ich da für dich lüge? Dass du mir erzählst, also pass auf, jetzt ist gut, jetzt ist wirklich gut, jetzt reicht's mir. Du stellst dich jetzt hier hin und sagst mir, ich hätte mich falsch verhalten, weil ich da etwas zu gesagt habe, nachdem ich dazu gefragt wurde, nachdem du es noch nicht mal schaffst, eine DM zu schicken und ich hier in ewigen Monologen entschuldigen möchte, etwas, was ganz billig zu erledigen gewesen wäre. Lieber Paki, ich bin dieser Partei immer gerne ein 2V gewesen. Und nein, ich werde hier nicht zurücktreten. Aber unsere Zusammenarbeit hat eben gerade ganz stark gelitten. Und jetzt würde ich dich bitten, diese Moderation zu übernehmen, weil ich werde sie nicht weiter fortführen. Ich übernehme es. Gut, ich muss mal kurz das Bett aufmachen. Und einen Moment bitte. Ich war gerade dabei, mir eine zu drehen. Gut, Herr Carsten ist gerade rausgegangen aus verständlichen Gründen. Jetzt ist... Oh, jetzt bin ich dran. Okay. Gut. Ja, ganz kurz, ich bin nicht weg. Ich bin unten bei den Zuhörern. Okay, Entschuldigung. Ja, ich war unterwegs. Nach der Marine haben wir Nachbesprechungen gemacht mit dem Team. Wir haben diverse Geschichten gemacht. Nachdem aus meiner Sicht Packi geht, habe ich ungefähr am Tag 2 Stunden geschlafen, weil ich durchgehend telefoniert habe und habe versucht, die Leute in irgendeiner Art und Weise zu beruhigen. Ich war dann gestern in der Mumble-Sitzung oder vorgestern in der Mumble-Sitzung von den Polgaps. Da war es halt relativ schwierig, das Ganze. Aber ich war halt relativ, ich war relativ sauer und ich bin aber davon überzeugt, dass wir das alles zusammen hinkriegen. Wir müssen uns alle mal ein bisschen beruhigen und dann wird es halt auf jeden Fall funktionieren. Also jetzt kommt als nächstes. Achso, gibt's Fragen zu meiner Person? Achso, ich habe dieses eine Interview geführt und nächste Woche bin ich mit einem ARD-Journalisten in Berlin, der mich persönlich gefragt hat. Gibt es noch Fragen zu meiner Person? Gut. Dann würde bitte der nächste kommen. Das wäre in dem Fall, der da ist. Alex fällt aus. Lothar, bitte, mach mal deinen Bericht. Okay. Zuerst mal, wie immer, die Finanzstände. Wir haben Kontostände und Guthaben in Höhe von 559.000. Dem stehen Verbindlichkeiten von 295.000 gegenüber. Von guter Teil auch die Beschlüsse des Schatzmeisterclubs bezüglich der Grundversorgung sind, die natürlich zweckgebunden sind. Ansonsten, der Bescheid vom Bundestag über die Parteienfinanzierung ist angekommen. Ich habe ihn verlinkt im Pad. Entsprechend habe ich jetzt schon mal angefangen, den parteilichen Finanzausgleich vorzubereiten. Ich habe dem Schatzmeister schon mal vorgelegt, meine Berechnung. Gab auch schon ein paar Anmerkungen dazu da drin und dann, wenn das da soweit klar ist, werde ich das auch veröffentlichen. Ja, was habe ich so gemacht? Ich hatte in der letzten Sitzung gesagt, dass der Bundestag bezüglich einer Spende eine Stellungnahme haben wollte. Da hatte ich dann auf vielen Kanälen viel Kommunikation. Gordon hat da sehr gut unterstützt, da danke ich nochmal dafür. Ja, Fazit ist, der Wirtschaftsprüfer hat unsere Darstellung zu 100% bestätigt. Das Ganze ging so rechtzeitig an den Bundestag, dass der aufgrund seiner Darstellung den Bescheid über Parteienfinanzierung ohne Sicherheitseinbehaltung gemacht hat. Das heißt so als Fazit, viel Aufwand und von unserer Seite soweit alles in Ordnung. Ja, dann gab es noch eine zweite Stellungnahme, die schon ein bisschen länger ist, die aber relativ unkritisch ist. Da geht es nur um ein paar Informationen zum Erläuterungsteil, das habe ich abgegeben. Ja, ansonsten Marina Kassel war ich und die üblichen Mumble-Schatzmeisterrunden-Beitragskonto. So, wenn Fragen dazu sind, immer noch raus damit. Ich hatte eine Frage. Ja, leg los. Oder hatte sich vorher jemand gemeldet? Nein. Und zwar geht es darum, wir haben ja diese Ausschreibung gemacht und da gab es Irritationen im Bereich der Ausschreibung. Das ist doch, soweit ich es verstanden habe, eine reine Ausschreibung für ein Konzept, was damals in Weimar besprochen worden ist. Oder irre ich mich da? Ja, Steffen kann da vielleicht auch was dazu sagen, weil er hat die Ausschreibung selbst gemacht. Aber das ist so, wie du es gesagt hast. Das ist erstmal, dass die Leute überhaupt aufgefordert werden, ein entsprechendes Konzept einzureichen. In Weimar wurde schon angekündigt, dass der Bastian da die Idee hat und auch gerne was machen würde. Ich hoffe, dass er entsprechend dann ein Konzept macht. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und es geht genau darum, dass erstmal ein Konzept gemacht wird, damit man konkret mit einem Plan beschließen kann, ob man das macht oder nicht. Oh, Piano Zweisler. Möchtest du was an Lothar fragen, bitte? Ah, hört man mich herum? Ja. Wunderbar. Andere Frage, bitte. Ja, ich hatte Frage an dich, weil Lothars Bericht war ja schon, war dann direkt los, da ist es ein bisschen untergegangen. Ich wollte gerne wissen, wie der Kontakt mit diesem Magazin, dem du da ein Interview gegeben hast, zustande gekommen ist und inwiefern du dich da vorher über die informiert hast. Ich wurde angefragt und ich habe dann auf die Fragen, die gekommen sind, geantwortet. Genauso wie der Kontakt mit dem Journalisten vom ARD HR gekommen ist. Wo ich nächste Woche im ARD-Studio bin, PR, da wurde ich über Facebook angefragt. Reicht das? Ja, den zweiten Teil hätte ich gerne noch, ob du dich da vorher informiert hast, was das für Leute sind. Ich wusste nicht, dass man sich informieren muss, PR02. Ja, in dem Fall sind halt durchaus fragwürdige Artikel auf dieser Seite und daher hätten wir es halt, würden wir sehr gerne mit euch zusammenarbeiten, wenn ihr so Pressesachen habt, dass wir dann zum Beispiel schauen, wenn da so seltsame Sachen mit dabei sind und euch davor erwarnen können. Also wir impliziert, dass du im Presseteam tätig bist und dass du dort eine leitende Funktion hast, gell? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich habe keine leitende Funktion, ich helfe aus. Du hilfst aus, aber du hast dich gerade anders formuliert. Danke dir für den Hinweis. Darf ich kurz? Ich glaube, was Dani sagen will, ist, mir wird ja immer vorgeworfen, dass ich irgendwie Alleingänge mache und ich glaube, dass das Presseteam und die Helferlein, die so im Hintergrund irgendwie tätig sind, da zähle ich jetzt Dani mal dazu und der hat das eigentlich auch nur einfach nur angesprochen. Da möchte ich ihn auch in Schutz nehmen, das ist keine Kritik an dir, Christos, dass wir uns wünschen, dass solche Presseartikel halt in irgendeiner Form ins Team reingespielt werden vorher, dass vielleicht irgendwie sowas wie eine kurze Rücksprache kommt, dass wir wissen, da kommt was, wir sind darauf vorbereitet, weil bei uns laufen halt dann irgendwie Nachfragen ein und wir wissen nicht, worum es geht. Und wenn du das nur auf Twitter raushaust, dass du da ein Interview hattest, dann sind wir da überrascht und es wäre einfach hilfreich, wenn wir davon vorher wissen. Ja, ich eigentlich immer nicht. Gut, lass uns das intern mal besprechen. Ich sehe das natürlich anders, aber ich bin Moderator gleichzeitig. Das ist ein bisschen schwierig. Okay? Ist das in Ordnung? Ja, alles gut. Alles gut. Rotter? Ja, kurze Frage an die Schatzmeister bezüglich der Ausschreibung. Dort ist ein Satz enthalten, der bezieht sich auf die Beteiligung der Landesverbände an diesem Unternehmen. Ich hatte das aus der Diskussion im Schatzmeisterclub so in Erinnerung, dass wir das Ergebnis offen lassen wollten. Mich irritiert ein wenig, dass dieser Satz so da drin steht in der Ausschreibung. Ist es möglich, diesen Satz da wieder zu entfernen? Ja, da sehe ich überhaupt kein Problem drin. Können wir gerne drüber reden. Ja, also so Ergebnis offen, das ist eigentlich das Ziel, das wäre auch alles von mir. Genau, so ein Ziel wäre, dass du willst drin haben, Ergebnis offen, wie die quasi die Ausstattung mit Kapital dann erfolgt. Ja, Ergebnis offen, wie die Landesverbände da beteiligt werden soll. Das stelle ich mir als eine Aussage oder verschiedene Varianten in diesem Konzept halt vor. Also das Konzept soll Vorschläge dazu machen, sagen wir mal so. Okay. Ist die Frage damit beantwortet? Ja. Anruf, bitte. Okay, wir können doch jetzt eine laufende Ausschreibung ändern. Was können wir nicht ändern? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Ihr könnt doch nicht jetzt noch eine laufende Ausschreibung ändern und selbst einen Satz umstellen. Das geht doch gar nicht mehr, Leute. Was sagst du dazu, Lothar? Ist zumindest schwierig, weil im Prinzip müsste man sagen, man startet eine neue Ausschreibung. Okay. Ist damit die Frage beantwortet, Anro? Wenn wir das machen, dann müssen wir das halt im Endeffekt wieder zurückziehen und dann wohl eine neue Ausschreibung. Frage ist beantwortet, danke. Danke sehr. Scarlett, bitte, dein Teil. Hallo, ich war bei der Marina Kassel bei üblichen Mumble-Terminen, die Sprechstunde, Schatzmeisterrunden, hatte Arbeitssitzung, war bei meiner AG im Kreis und hatte Tagesgeschäft gemacht. Okay, super. Danke dir. Gibt es denn Fragen an Scarlett? Nein. Dann gehen wir dann bei den Punkten weiter. Wir sind dann nach den, Thomas hat das reingeschrieben, bitte ab 100 durchlesen. Aber ich lese es mal fürs Radio, Piratenradio mal vor. Wir haben momentan 11.825 Mitglieder. Er war wohl bei der AV München und er hat diverse Arbeits- und Mumble-Termine gehabt. Jetzt kommen wir zu den Anträgen. Wir kommen zu den Anträgen 4.1, Unterstützung der Demonstration zur genitalen Selbstbestimmung am 7. Mai 2017 in Köln. Okay. Bitte, werte Kollegen, mögen dazu sagen. Dann melde ich mich ja. Das ist doch jedes Jahr, seit 4 Jahren, Leute, jetzt mal ganz offen, da gibt es doch jedes Mal Stress, oder? Beim letzten Mal hatten wir ja ein Meinungsbild über Lime Survey eingeholt und das war sehr positiv. Und ich denke mal, dass man dieses Meinungsbild auch als Entscheidungsgrundlage jetzt noch anziehen kann. Okay. Gibt es dafür weiteren Redebedarf? Nein. Also ich lese mal vor, Carsten ist dafür, Thomas ist dafür, Steffen ist dafür und Lothar ist ebenfalls dafür. Ich werde mich enthalten. Okay. Und der Paki? Ich bin dagegen. Damit ist der Antrag angenommen. Zentraler Ablageort für sämtliche Wahlprogramme, Positionspapiere und Beschlüsse aller Gliederungen auf einer Internetseite auf Bundesebene ist zurückgezogen worden, sehe ich gerade. Weil es nämlich diesen schon gibt in Wahl- und Grundsatzprogrammen. Wir gehen dann weiter in den Antrag NÖ. Gut. Können wir den NÖ-Antrag machen wir zum Schluss? Ich gehe dann nochmal auf Antragstext 149.4.4. Das ist in dem Antrag geht es, wie man auf dem Link sehen kann, Foren beaufsichtigen oder abschalten. Antragsteller ist der Mario Longobardi. Möge der, wenn er da ist, seinen Antrag vorstellen. Ist der Antrag da? Antragsteller? Mario? Nein. Ich sehe, Carsten ist dagegen. Gibt es Diskussionsbedarf bei meinen Kollegen? Ja, die Frage, die sich mir stellt, ist, welchen Teil des Forums betrifft das? Geht das nur um den Thread? Also gerade wenn die Frage um Abschalten geht, dann ja, bin ich da ein bisschen ratlos, wie das machbar wäre. Weitere? Lothar, was sagst du denn dazu? Oder Paki, bitte. Ich erinnere mich noch daran, vor einigen Jahren in Hessen, als die Mailingliste für ein paar Tage abgeschaltet worden ist. Oh, oh, oh. Ja, ich kann mich auch daran erinnern, das war 2011 und da war die Hölle los. Und ich habe damit auch Probleme, irgendwelche Sachen abschalten. Aber gut, Bastian ist da. Vielleicht bringt er uns die Lösung. Also ich erinnere mich an unsere Werte und Traditionen, dass wir solche Dinge aushalten müssen. Natürlich kann man einen Telemediendienst abschalten. Dazu muss es aber eine doch sehr stichhaltige Begründung geben. Und wenn ich mir überlege, was in mittlerweile 7 Jahren so alles im Forum gestanden hat und was da alles hätte abgeschaltet werden müssen. Ich glaube, man kann solche Forenbeiträge am besten damit begleiten, indem man sie entweder ignoriert oder sich entsprechend dazu äußert. Das wird dann etwas mehr drinstehen im Forum, aber ein Forum einfach abzuschalten, halte ich für äußerst bedenklich und dann müssten wir auch die rechtliche Seite prüfen und so weiter und so fort. So weit will ich hier nicht gehen. Danke für den Beitrag. Ich habe mit Nein gestimmt, weil ich gegen Zensur im Internet bin und ich das da in keiner Art und Weise unterstütze. Danke. Wie möchtest du abstimmen? Dafür oder dagegen Enthaltung? Oder weißt du gerade nicht? Ich enthalte mich. Ich schließe mich der Enthaltung an. Moderation, ja. Rufe auch gerne dazu auf, wer dort Gegenposition liefern will. Kann das gerne tun. Andererseits soll man die Trolle nicht füttern, wenn es Trolle sind. Ich habe mich da jetzt nicht eingelesen in diesem Thread, aber ich enthalte mich. Okay. Wir sind 3-2, Blödsinn, Entschuldigung, 3 Stimmen sind dagegen, Carsten, Lothar und ich, also Christos. Enthaltung von Paki und Steffen, damit ist der Antrag abgelehnt worden. So, Wir haben noch, ich werde den Top 5 vorziehen, bevor wir auf den internen Teil gehen. Ich mache das jetzt in dem Fall Top Sonstiges. Fragen an den Bufo. Liebe Herrschaften, habt ihr Fragen? Ich gehe mal davon aus, dass man ganz viele kommen. Wenn keine Fragen kommen, mache ich eine Werbesendung für die Sicherheitskonferenz in München nächste Woche. Seid zahlreich da. Und auch der parlamentarische, der politische Aschermittwoch in Straubing. Auch das ist am 1. März traditionell in Bayern. Und das ist für alle Redner, die dabei sind, wird es schön. Da kann man außer der Strenge reden. Und das ist meistens sehr, sehr, sehr angenehm dort. Soweit ich formell, Lothar, soweit ich formell weiß, kann ich die Sitzung noch nicht schließen. Wir müssen dann in den nicht deutschlichen Teil gehen, gell? Richtig, du beendest nur den öffentlichen Teil und dann gehen wir in den nicht öffentlichen Teil und machen dort weiter und da wird die Sitzung, dort wird die Sitzung auch später geschlossen dann. Okay, danke. Sorry, dass ich gerade nicht vorbereitet bin für die Sitzung. Jetzt mal im Ernst, Leute, hat irgendjemand noch Fragen an uns? Wenn ja, dann bitte jetzt. Na gut, dann verschiebe ich das Ganze in X-Wolf, bitte. Eine Frage zur Arbeit, keine Ahnung, keine Panik. Für den Bundesparteitag, den anstehenden, wer ist denn da die Antragskommission? Gibt es da schon eine öffentliche Zusage, Zuteilung? Ja, der, es gab eine Mike Saunus koordiniert das, also nein, Blödsinn. Der Geoffrey koordiniert das mit einigen Leuten zusammen. Es ist unter anderem Thomas Gansko dabei. Scarnet hilft mir, wer der Dritte ist und ein paar andere Leute, die da mitmachen werden. Es wird eine Änderung der Koordination dazu geben. Die Antragskommission, ich habe gestern, vorgestern mit Geoffrey telefoniert, sollte funktionieren. Wer in dem Fall Geoffrey helfen will, bitte, er braucht noch ein paar Leute, die da mitmachen wollen, können und sollten. Es wird vom BPT, wie ich das damals eingeführt habe, oder was heißt ich, wir eingeführt haben, eine Mumble-Woche geben, wo wir die Anträge durchgehen. Reicht das, X-Wolf? Ja, ja, das reicht. Ist nur so, dass bisher kaum Infos da waren und wir brauchen das auch für die Planung der Vorträge oder was auch alles läuft. Also wir hatten auch die Anfrage wegen der Antragskommission im Wiki, wer das denn pflegt. Und dieser Antrag heute von wegen der Programm- und Wahlprogrammvorschläge und all sowas geht eigentlich auch ein bisschen in die Richtung, wer denn diese Seiten im Wiki oder später auch im Web pflegt. Und das ist ein bisschen offen. Das Problem daran ist, es gibt immer weniger Leute, die Wiki machen können, X-Wolf. Wenn sich ein Wiki-Spezialist im Team Antragskommission anfindet, der ist herzlich willkommen. Na gut. Wir gehen jetzt mal in den nicht öffentlichen Teil. Wie bei Mad Max, zwei gehen rein, einer kommt raus. Bis denn, Jungs. Danke, Christoph, für die restliche Moderation und ich möchte euch allen noch schöne Grüße ausrichten von Martin Sonneborn. Und natürlich auch von Engelbert Sonneborn, unserem Kandidaten. Liebe Grüße. Ja, dann von mir in die große Runde einen schönen Abend und bis demnächst wieder. Jo, dem schließe ich mich an. Macht's gut. Ich bedanke mich auch bei allen, die dabei waren. Und passt auf euch auf. Liebe Kollegen, einer von euch möge mich bitte hochziehen. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.